Abschnitt 5 aus Armadale, zweiter Band von Wilkie Collins, übersetzt von Marie Scott. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel, Teil 1. Als Mr. Horbury mit seinen Gästen im Frühstückszimmer zusammentraf, war ihm der seltsame Kontrast ihrer Charaktere, den er bereits früher wahrgenommen, auffallender denn je. Der eine saß hungrig und lustig an dem wohlbesetzten Frühstückstische und schweifte von einer Schüssel zur anderen, wobei er erklärte, dass er in seinem Leben noch nicht so gut gefrühstückt. Der andere dagegen saß allein am Fenster, seine Tasse stand undankbar verlassen und kaum halb geleert vor ihm. Die Speisen lagen kaum angerührt auf seinem Teller. Des Doktors Morgengruß für die beiden Freunde drückte genau die verschiedenen Eindrücke aus, die sie auf ihn hervorgebracht hatten. Er schlug Alan auf die Schulter und begrüßte ihn mit einem Scherze. Midwinter dagegen empfing er mit einer steifen Verbeugung und sagte: »Ich fürchte, Sie haben sich noch nicht von den Anstrengungen der vergangenen Nacht erholt.« »Nicht die Nacht ist's, Doktor, die ihn übler Laune gemacht hat,« bemerkte Alan, »sondern etwas, das ich ihm erzählt habe. Doch ist es nicht meine Schuld. Hätte ich nur vorher gewusst, dass er an Träume glaubt, so würde ich nicht die Lippen geöffnet haben.« »Träume?« wiederholte der Doktor, indem er sich direkt an Midwinter wandte und, den Sinn von Alans Worten missdeutend, ihn anredete. »Bei Ihrer Konstitution sollten Sie wohl bereits an Träume gewöhnt sein.« »Hierher, Doktor, Sie sind an den unrechten Mann gekommen,« rief Alan. »Ich bin der Träumer, nicht er. Sehen Sie nicht so erstaunt aus. Es war nicht in diesem gemütlichen Hause, sondern an Bord jenes verdammten Holzschiffes. Die Sache ist die. Ich schlief kurz vor Ihrer Ankunft ein und es lässt sich nicht leugnen, dass ich einen sehr garstigen Traum hatte. Nun, als wir hier angelangt...« »Warum langweilst du Mr. Horbury mit einer Sache, die unmöglich Interesse für ihn haben kann?« fiel Midwinter ungeduldig ein, indem er zum ersten Male die Lippen öffnete. »Ich bitte um Vergebung,« erwiderte der Doktor mit einiger Schärfe. »Soviel ich davon gehört habe, interessiert mich die Sache allerdings.« »Das ist recht, Doktor,« sagte Alan. »Ich bitte Sie, interessieren Sie sich für die Sache, denn ich wünsche, dass Sie ihm den Unsinn ausreden, den er sich in den Kopf gesetzt hat. Was sagen Sie hierzu? Er besteht darauf, dass mein Traum eine Warnung für mich ist, gewisse Leute zu meiden, und er besteht darauf, dass einer dieser Leute er selbst sei. Haben Sie je etwas derart gehört?« »Ich gab mir die größte Mühe und setzte ihm die ganze Sache auseinander. Zum Henker mit der Warnung, sagte ich, Träume kommen aus dem Magen. Du weißt nicht, was ich alles beim Doktor zu Nacht gegessen und getrunken habe, aber ich weiß es. Glauben Sie wohl, dass er auf mich hören wollte? Durchaus nicht. Versuchen Sie es jetzt einmal. Sie sind Mediziner und er muss Sie anhören.« »Tun Sie mir den Gefallen, Doktor, und geben Sie mir ein Zeugnis über meine schlechte Verdauung. Ich will Ihnen mit Vergnügen meine Zunge zeigen.« »Ihr Gesicht ist genug für mich,« erwiderte Mr. Horbury. »Ich will Ihnen auf der Stelle ein Attest geben, dass Sie in Ihrem ganzen Leben noch nicht an schlechter Verdauung gelitten haben. Lassen Sie Ihren Traum hören, damit wir sehen, was wir daraus machen können. Das heißt, falls Sie nichts da wieder haben.« Alan deutete mit seiner Gabel auf Midwinter. »Wenden Sie sich an meinen Freund dort,« sagte er. »Er besitzt einen weit besseren Bericht über denselben, als ich Ihnen zu geben imstande bin. Sollten Sie es wohl glauben, er brachte die ganze Geschichte sofort zu Papier, als ich sie ihm erzählte, und schließlich ließ er mich es unterzeichnen, als wäre es mein letztes Bekenntnis auf meinem Wege zum Galgen gewesen.« »Heraus damit, alter Junge! Ich sah, wie du es in dein Taschenbuch legtest. Heraus damit!« »Sprichst du wirklich im Ernste?« fragte Midwinter, indem er sein Taschenbuch mit einem Widerstreben herausnahm, das unter den vorliegenden Umständen fast beleidigend war, denn es lag in demselben ein Misstrauen gegen den Doktor hier in des Doktors eigenem Hause. Mr. Hornberrys Gesicht rötete sich. »Bitte zeigen Sie es mir ja nicht, wenn es Ihnen im Mindesten zuwider ist«, sagte er mit der gezwungenen Höflichkeit eines Mannes, der sich beleidigt fühlt. »Unsinn«, rief Alan, »wirf es hier herüber.« Anstatt diesem Ersuchen Folge zu leisten, nahm Midwinter das Blatt Papier aus seinem Taschenbuche, verließ seinen Platz und trat zu Mr. Horbury heran. »Ich bitte Sie um Vergebung«, sagte er, indem er dem Doktor das Manuskript überreichte. Seine Augen senkten sich auf den Boden und sein Gesicht verdüsterte sich, indem er sich in dieser Weise entschuldigte. »Ein geheimnisvoller, verdrießlicher Geselle«, dachte der Doktor, als er ihm mit steifer Höflichkeit dankte. »Sein Freund ist tausendmal so viel wert als er.« Midwinter kehrte zum Fenster zurück und setzte sich schweigend und mit jener alten Resignation, die Mr. Brock einst so unbegreiflich gewesen, wieder nieder. »Lesen Sie das, Doktor«, sagte Alan, als Mr. Horbury das beschriebene Blatt auseinanderfaltete. »Es ist nicht in meiner weitschweifigen Manier abgefasst, doch ist nichts hinzugefügt und nichts weggelassen. Es ist genau das, was ich geträumt habe und genau das, was ich selbst geschrieben haben würde, wenn ich das Schreiben los hätte, was nicht der Fall ist, außer was Briefe betrifft, und die kratze ich Ihnen im Handumdrehen fertig.« Mr. Horbury legte das Manuskript offen vor sich hin auf den Frühstückstisch und las folgende Zeilen. Alan Armadales Traum. Zu früher Stunde am Morgen des 14. Juni 1851 befand ich mich mit einem Freunde, einem jungen Manne meines Alters, allein an Bord des französischen Holzschiffes La Grâce de Dieu, welches als Wrack in dem Sundkanal zwischen der Hauptinsel Man und der kleinen Nebeninsel Kalb lag. Da ich die Nacht zuvor nicht im Bette zugebracht hatte und mich von Schläfrigkeit überwältigt fühlte, schlief ich auf dem Verdeck des Schiffes ein. Ich erfreute mich zur Zeit meiner gewohnten vortrefflichen Gesundheit und der Morgen war so weit vorgerückt, dass die Sonne bereits aufgegangen war. Unter diesen Umständen und zu dieser Tageszeit ging ich vom Schlafen zum Träumen über. Soviel ich mich nach Verlauf weniger Stunden erinnere, war die Reihenfolge der Ereignisse, die sich mir im Traume darstellten, folgende. Das erste, dessen ich mir bewusst ward, war die Erscheinung meines Vaters. Er nahm mich langsam bei der Hand und wir befanden uns in der Kajüte eines Schiffes. Das Wasser stieg allmählich immer höher und höher und ich und mein Vater sanken miteinander im Wasser unter. Es folgte ein Zwischenraum von Vergessenheit, dann kam mir das Bewusstsein, dass ich im Finstern allein gelassen sei. Ich wartete. Die Finsternis teilte sich und zeigte mir wie in einem Bilde einen großen, einsamen Teich, der von offenen Feldern umgeben war. Über der äußersten Grenze des Teiches erblickte ich den wolkenlosen westlichen Himmel, der vom Sonnenuntergang gerötet war. An dem diesseitigen Rande des Teiches stand der Schatten eines Weibes. Es war nur der Schatten. Nichts zeigte an, wen dieser Schatten vorstelle oder mit welchem lebenden Wesen er Ähnlichkeit habe. Das lange Kleid zeigte mir, dass es der Schatten eines Weibes sei, doch weiter nichts. Es ward wieder finster und so blieb es eine Weile, dann ward es zum zweiten Male hell. Ich befand mich in einem Zimmer, wo ich vor einem langen Fenster stand. Der einzige Gegenstand, den ich sah oder den ich gesehen zu haben mich jetzt erinnere, war eine kleine Statue, welche neben mir stand. Die Statue befand sich zu meiner Linken und das Fenster zu meiner Rechten. Das Fenster ging auf einen Rasenplatz und Blumengarten hinaus und der Regen schlug heftig an die Fensterscheiben. Ich war nicht allein im Zimmer, mir gegenüber am Fenster stand der Schatten eines Mannes. Ich sah nichts weiter von demselben, ich wusste nichts weiter von demselben, als was ich von dem Schatten des Weibes gesehen und gewusst hatte. Aber der Schatten des Mannes bewegte sich. Derselbe streckte den Arm nach der Statue aus und die Statue fiel in Scherben zu Boden. Mit einer verworrenen Empfindung, die teils Zorn, teils Bekümmernis war, bückte ich mich, um die Scherben zu betrachten. Als ich mich wieder aufrichtete, war der Schatten verschwunden und ich sah nichts weiter. Die Finsternis öffnete sich zum dritten Male und zeigte mir den Schatten des Weibes und den des Mannes zugleich. Es war mir wenigstens, so viel ich mich jetzt zu erinnern vermag, keine Umgebung sichtbar. Der Schatten des Mannes stand mir am nächsten, der des Weibes weiter zurück. Von der Stelle, an der sie stand, kam ein Laut gleich dem leisen Ausgießen einer Flüssigkeit. Ich sah sie mit der einen Hand den Schatten des Mannes berühren und ihm mit der anderen ein Glas reichen. Er nahm das Glas und reichte dasselbe mir. In dem Augenblicke, da ich dasselbe an die Lippen setzte, fühlte ich mich vom Kopf bis zu den Füßen von einer tödlichen Ohnmacht befallen. Wie ich wieder zum Bewusstsein kam, war der Schatten verschwunden und das dritte Traumgesicht zu Ende. Die Finsternis kehrte wieder zurück und nochmals folgte ein Zwischenraum der Vergessenheit. Ich war mir nichts weiter bewusst, bis ich den Morgensonnenschein auf meinem Gesichte fühlte und meinen Freund sagen hörte, ich sei aus einem Traume erwacht. Nachdem der Doktor die Erzählung aufmerksam bis zur letzten Zeile durchgelesen hatte, wo sich Allens Unterschrift befand, sah er über den Frühstückstisch zu Midwinter hinüber und klopfte mit einem satirischen Lächeln mit den Fingern auf das Manuskript. »Viele Köpfe, viele Sinne«, sagte er, »ich stimme mit keinem von Ihnen beiden in Bezug auf diesen Traum überein.« »Mit Ihrer Theorie«, sagte er lächelnd, indem er Ellen anblickte, »sind wir bereits fertig. Das Nachtessen, das Sie nicht zu verdauen imstande sind, soll noch erfunden werden. Zu meiner Theorie wollen wir sogleich kommen. Die Theorie Ihres Freundes fordert zuerst unsere Aufmerksamkeit.« Er wandte sich wieder zu Midwinter, wobei der Triumph, den er über einen ihm unliebsamen Mann zu erringen hoffte, ein wenig zu deutlich in seinem Gesichte und seinem Wesen ausgedrückt war. »Wenn ich recht verstanden habe«, fuhr er fort, »so halten Sie diesen Traum für eine Warnung, die in übernatürlicher Weise an Mr. Armadale gerichtet ist.« Für eine Warnung vor gefährlichen Ereignissen, die ihn bedrohen und vor gefährlichen Leuten, die mit jenen Ereignissen in Verbindung stehen und die er wohltun wird, zu meiden. Darf ich fragen, ob Sie zu diesem Schlusse gelangt sind, weil Sie überhaupt an Träume glauben oder weil Sie Gründe haben, diesem einen Traume eine besondere Wichtigkeit beizulegen? »Sie haben meine Überzeugung vollkommen richtig angegeben«, erwiderte Midwinter, der sich durch den Ton und die Blicke des Doktors gereizt fühlte. »Entschuldigen Sie mich, wenn ich Sie bitte, sich mit diesem Zugeständnis zu begnügen und mich meine Gründe für mich behalten zu lassen.« »Das ist genau dasselbe, was er zu mir sagte«, unterbrach ihn Allen. »Ich glaube nicht, dass er überhaupt irgendwelche Gründe hat.« »Sachte, sachte«, sagte Mr. Horbury. »Wir können den Gegenstand besprechen, ohne uns in die Geheimnisse anderer Leute zu drängen. Lassen Sie uns jetzt zu meiner Methode einer Erklärung des Traums kommen. Es wird Mr. Midwinter wahrscheinlich nicht überraschen zu hören, dass ich die Sache aus einem wesentlich praktischen Gesichtspunkt betrachte.« »Dies wird mich durchaus nicht im geringsten überraschen«, entgegnete Midwinter. »Der Gesichtspunkt eines Arztes geht, wenn er ein Problem über die Menschheit zu lösen hat, selten über das Seziermesser hinaus.« Der Doktor fühlte sich hier seinerseits ein wenig gereizt. »Unsere Grenzen sind nicht ganz so eng«, sagte er, »doch bin ich einzuräumen bereit, dass Ihr Glaube gewisse Artikel in sich schließt, an die wir Ärzte nicht glauben. Wir glauben zum Beispiel nicht, dass es gerechtfertigt ist, wenn ein verständiger Mann irgendeinem Phänomen, das innerhalb des Bereichs seiner Sinne kommt, eine übernatürliche Deutung gibt, bevor er die sichere Überzeugung gewonnen hat, dass keine natürliche Erklärung desselben möglich ist.« »Höre, das ist sehr einleuchtend«, rief Allen. »Er traf Sie scharf mit seinem Seziermesser, Doktor. Jetzt aber haben Sie ihm mit Ihrer natürlichen Erklärung eines versetzt. Lassen Sie uns dieselbe hören.« »Mit dem größten Vergnügen«, sagte Mr. Horbury. »Es liegt in meiner Theorie über die Träume durchaus nichts Außerordentliches. Es ist die Theorie, die von dem größeren Teile meiner Berufsgenossen anerkannt wird.« Ein Traum ist weiter nichts als die während des Schlafs im Gehirn wieder auftauchenden Bilder und Eindrücke, die dasselbe im wachen Zustande in sich aufgenommen hatte. Und diese Reproduktion ist aus verschiedenen äußeren und inneren Gründen mehr oder weniger verworren, undeutlich oder widersprechend. Ohne näher in diesen letzteren Teil des Gegenstandes einzugehen, der einen sehr merkwürdigen und interessanten Teil desselben ausmacht, wollen wir die Theorie im Allgemeinen nehmen, wie ich dieselbe soeben angegeben habe, und sie sofort auf den Traum anwenden, um den es sich gegenwärtig handelt. Er nahm das beschriebene Blatt Papier vom Tische auf und ließ den steifen Lehrton fallen, in den er unwillkürlich verfallen war. »Ich sehe in diesem Traume bereits ein Ereignis«, fuhr er fort, »von dem ich weiß, dass es eine Wiederhervorbringung eines wachen Eindruckes ist, den Mr. Armadale in meiner eigenen Gegenwart empfing. Falls er mir nur behülflich sein will, indem er sein Gedächtnis anstrengt, verzweifle ich nicht daran, die Spuren der ganzen Reihe von Ereignissen, die hier angegeben sind, in etwas zu entdecken, das er während der 24 oder weniger Stunden, die seinem Einschlafen auf dem Verdeck des Holzschiffes vorangingen, gesagt, gedacht, gesehen oder getan hat.« »Ich will mit Vergnügen mein Gedächtnis anstrengen«, sagte Ellen. »Wo fangen wir an?« »Machen wir den Anfang damit, dass Sie mir sagen, was Sie gestern getan haben, ehe Sie und Ihr Freund mir auf dem Wege nach diesem Orte begegneten«, erwiderte Mr. Horbury. »Sagen wir also, Sie standen auf und frühstückten. Was dann?« »Dann nahmen wir einen Wagen«, sagte Ellen, »und fuhren von Castletown nach Douglas, um meinen alten Freund Mr. Brock an Bord des Dampfschiffes zu begleiten, in dem er nach Liverpool überfahren sollte.« Wir kehrten nach Castletown zurück und trennten uns an der Tür des Hotels. Midwinter ging ins Haus hinein und ich nach meiner Yacht, die im Hafen liegt. »Apropos, Doktor, vergessen Sie nicht, dass Sie eine Fahrt mit uns zu machen versprochen haben, ehe wir die Insel Man verlassen.« »Besten Dank, doch lassen Sie uns bei der Sache bleiben, was dann?« Ellen zögerte. Sein Geist schwamm bereits im vollsten Sinne des Wortes auf dem Wasser. »Was taten Sie an Bord der Yacht?« »Oh, ich weiß, ich machte Ordnung in der Kajüte, gründliche Ordnung. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, ich kehrte jedes einzelne Stück um, und mein Freund kam in einem Uferboote heraus und half mir. Das erinnert mich daran, dass ich Sie noch nicht gefragt habe, ob Ihr Boot in der Nacht Schaden genommen hat. Wenn dasselbe irgendwie beschädigt ist, so bestehe ich darauf, dass Sie es mir wieder auszubessern gestatten.« Der Doktor gab alle ferneren Versuche, Ellens Gedächtnis zu kultivieren, in Verzweiflung auf. »Ich zweifle daran, ob wir auf diese Weise unseren Zweck erreichen werden«, sagte er. »Es wird besser sein, dass wir die Ereignisse des Traumes in ihrer regelmäßigen Ordnung vornehmen und dabei die Fragen stellen, die sich von selbst bieten. Hier sind also die beiden ersten Ereignisse. Sie träumen, dass Ihr Vater Ihnen erscheint, dass Sie beide zusammen in der Kajüte eines Schiffes sind und dass das Wasser in derselben immer höher emporsteigt und dass Sie zusammen untersinken. Darf ich fragen, ob Sie unten in der Kajüte des Wracks waren?« »Ich konnte nicht dort sein«, entgegnete Ellen, »da die Kajüte voll Wasser war. Ich sah hinunter, bemerkte dies und schloss dann wieder die Tür.« »Sehr gut«, fuhr Mr. Horbury fort. »Hier haben wir die wachen Eindrücke soweit klar genug. Sie hatten die Kajüte in Ihren Gedanken und Sie hatten das Wasser in Ihren Gedanken und das Rauschen der Kanalströmung war, wie ich dies wohl weiß, ohne Sie erst zu fragen, das Letzte, was Ihre Ohren hörten, ehe Sie einschliefen. Die Idee des Ertrinkens ist nach solchen Eindrücken eine zu natürliche, als dass wir uns bei derselben aufzuhalten brauchten.« »Ist hier sonst noch etwas zu beachten, ehe wir weitergehen?« »Ja, es bleibt noch ein Umstand zu erklären übrig.« Der wichtigste Umstand von allen, bemerkte Midwinter, sich in das Gespräch mischend, ohne jedoch seinen Platz am Fenster zu verlassen. »Sie meinen das Erscheinen von Mr. Armadales Vater?« »Ich war im Begriff, desselben zu erwähnen,« erwiderte Mr. Horbury. »Ist Ihr Vater am Leben?« frug er abermals gegen Ellen gewendet. »Mein Vater starb, ehe ich geboren war.« Der Doktor sah einigermaßen verblüfft aus. »Dadurch wird die Sache ein wenig verwickelter,« sagte er. »Woher wussten Sie, dass die Gestalt, die Ihnen im Traum erschien, die Ihres Vaters sei?« Ellen zögerte abermals. Midwinter zog seinen Sessel ein wenig vom Fenster ab und blickte den Doktor zum ersten Mal aufmerksam an. »Dachten Sie an Ihren Vater, ehe Sie einschliefen?« fuhr Mr. Horbury fort. »Gab es zu Hause bei Ihnen irgendeine Beschreibung oder ein Porträt von ihm, das Ihre Gedanken beschäftigte?« »Ei, das versteht sich«, rief Ellen, plötzlich die verlorene Erinnerung erfassend. »Midwinter, erinnerst du dich nicht des Miniaturbildchens, das du in der Kajüte am Boden fandest, als wir dort Ordnung machten? Du sagtest, ich scheine keinen Wert darauf zu legen, aber ich versicherte dir das Gegenteil, da es das Porträt meines Vaters sei.« »Und war das Gesicht in Ihrem Traume dem Gesicht auf dem Bilde gleich?« »Genau. Hören Sie, Doktor, dies fängt an, interessant zu werden.« »Was sagen Sie jetzt?« frug Mr. Horbury, sich wieder dem Fenster zuwendend. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. Oktober 2023.